Es ist 6 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. Bei den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition gibt es nach wie vor viel Redebedarf, sagt CSU-Generalsekretär Scheuer. Migration, Steuern, Finanzen, Haushalt, Verkehr und vor allem dann Klima, Energie, das werden die harten Klopper bleiben. Heute ist das entscheidende Treffen geplant. FDP-Vize Kubicki spricht sogar von einem Hurrikan, der gerade bei den Gesprächen aufzieht, weil so ziemlich alle Punkte wieder strittig seien. Yvonne Schleinhege, WDR Berlin. Wenn es eine Einigung gibt, ein gemeinsames Abschlusspapier, dann wird das wohl erst in allerletzter Minute fertig geschrieben. Die Signale der vier Verhandlungspartner sind nach wie vor höchst unterschiedlich. FDP-Chef Lindner sieht in der Nacht Fortschritte beim Thema Finanzen, lobt die Grünen für ihre Beweglichkeit. Am Mittag wollen die Jamaika-Verhandler wieder zusammenkommen, dann soll weiter nach Kompromissen gesucht werden. Am frühen Abend trifft sich dann die große Verhandlungsrunde zur wahrscheinlich letzten Sondierungssitzung, der sogenannten Nacht der langen Messer. Dann soll entschieden werden, ob es zwischen Union, FDP und Grünen eine gemeinsame Grundlage für Koalitionsverhandlungen gibt. Das Auktionshaus Christie's hat bei der Versteigerung eines Gemäldes von Leonardo da Vinci eine Rekordsumme erzielt. Ein bisher unbekannter Bieter sicherte sich das Kunstwerk für etwas über 450 Millionen US-Dollar. Georg Schwarte, WDR New York. 19 Minuten dauerte es, dann hatte der internationale Kunstmarkt seine Sensation. Salvator Mundi, die Jesus-Darstellung, galt lange als verschollen, wurde noch 1956 als billige Kopie, damals für 50 Pfund versteigert. 61 Jahre später erzielte das Werk die höchste jemals auf einer Auktion für Kunst bezahlte Summe. Auf das Jahr 1500 datiert, war der Da Vinci eines von 16 Originalen des Malers, über die Jahrhunderte verändert und übermalt worden und zeitweise verschwunden. Es ist laut Auktionshaus Christie's das letzte bekannte Gemälde des Künstlers, das sich in Privatbesitz befand. Jetzt weitere Meldungen im Überblick. Tausende Menschen haben gestern Abend in der österreichischen Hauptstadt Wien mit einer Lichterkette gegen rechts demonstriert. Der Protest richtete sich gegen eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ. Nach der Parlamentswahl vor einem Monat zeichnet sich in Österreich eine Koalition aus der konservativen ÖVP und der FPÖ ab. Der Landtag entscheidet heute über mehr Geld für die Kitas in Nordrhein-Westfalen. Das Gesetz von CDU und FDP sieht 500 Millionen Euro vor, und zwar für Kita-Träger, die Finanzprobleme haben, und für Gebäudesanierungen. Außerdem bringt die Landesregierung ihre Pläne zum Bürokratieabbau ein, unter anderem mit mehr verkaufsoffenen Sonntagen. Für die Fußball-Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Russland stehen jetzt alle Teilnehmer fest. Als letztes Team qualifizierte sich Peru, und zwar durch einen 2:0-Sieg im entscheidenden Play-off-Spiel gegen Neuseeland. Die 8 Vorrundengruppen der 32 Mannschaften werden morgen in 2 Wochen ausgelost. WDR aktuell. Aus der Region. In Berlin ist gestern Abend der Deutsche Bürgerpreis verliehen worden. 3 der 7 Auszeichnungen gingen nach Nordrhein-Westfalen. Einen 2. Platz erreichte ein Beratungsangebot aus Dortmund, das suizidgefährdete Kinder und Jugendliche übers Internet unterstützt. 2 weitere Preise gehen ins Münsterland. Ralf Zichowski, WDR Münster. Als herausragendes Bürgerengagement sieht die Jury die Arbeit der Courage-Stiftung aus Münster Kinderhaus. In diesem Stadtteil gehen viele Kinder zur Schule, die schlechte Bildungschancen haben. Damit jedes Kind die gleichen Möglichkeiten für Bildung bekommen kann, haben Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums unter anderem Patenschaften ins Leben gerufen. Dabei betreuen die Gymnasiasten der Scholl-Schule Patenkinder aus der Grundschule, die Förderung brauchen. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Anfangs kann es ein bisschen Sonnenschein geben, später entwickelt sich die ganze Sache dann mehr in Richtung neblig und trüb. Dazu kann aus dichten Wolken auch mal ein Schauer fallen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 Grad in Solingen, 9 in Paderborn, und Kleve kann auf 10 Grad kommen. Morgen geht's in Sauerland und Eifel mit Regen los, später dann im ganzen Land mehr Sonne als Wolken und wieder recht milde 8 bis 11 Grad. Das war WDR aktuell. Guten Morgen am Donnerstag. Sie hören WDR 4 und wir belohnen Sie dafür mit fast freien Straßen. Bastian hat die Verkehrsinfos. Guten Morgen. Nur eine Meldung. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Essen-Frohnhausen und Essen-Zentrum. 2 Kilometer stockender Verkehr. Kommen Sie gut an. WDR 4. WDR 4. Mein Morgen. Mit Heike Knispel und Bastian Bender. Ja, und ich will jetzt nicht uncharmant sein, aber um die Zeit, ja, sehen wir doch alle so ein bisschen aus wie nach einer tagelangen Expedition. Wir riechen nur vielleicht ein bisschen besser. Aber sonst Augenringe, die Haare verwuschelt. Also perfekt für unsere Expedition Lieblingshits. Die startet in ein paar Minuten und wir finden heraus, weshalb Deep Purple und Lüdenscheid nicht mehr beste Freunde werden. Ja, schönen guten Morgen. Kommen Sie gut in den Tag mit uns und jetzt mit Albert Hammond. WDR 4, meine Lieblingshits. Für das Ruhrgebiet und das Rheinland. Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Been a hard day, yes it has. Been a hard day, yes it has. Been a hard day, yes it has. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. I'm a train on a line, I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. Look at me for the very last time, I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. It's been a life that's long and hard, I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. I'm going down to the baker's yard, I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. Been a hard day, yes it has. Been a hard day, yes it has. Been a hard day, yes it has. I'm a train, I'm a chicka train, I'm a chicka train, I'm a train, I'm a chicka train, chicka train, yeah. WDR 4. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes, and I will fly. All around, with victories of winners still survive. The evidence of losers on the ground, traces left behind, not always easy to erase the time. It's hard to get it out this frame of mind, and every hour it makes me wonder. I will fly to where my dreams are hiding somewhere in the sky. For just a while, where the air up in the skies are in my eyes. And I will fly to where my dreams are hiding somewhere in the sky. For just a while, just a while. Take me where the sun is shining. Elf Minuten nach sechs. Wir lernen diese Woche, man muss für eine Expedition nicht in die afrikanische Wildnis reisen. Das wilde Leben gibt es, zumindest musikalisch auch, zum Beispiel in Lüdenscheid im Märkischen Kreis. WDR 4 Expedition Lieblingshits. Tja, und was haben Deep Purple und Lüdenscheid gemeinsam? Es ist ganz einfach, die verbinden beide nichts Gutes miteinander. Und den Grund dafür, den finden wir am 8. Dezember 1970. Deep Purple, die großen englischen Rockstars, die geben ein Konzert in Lüdenscheid. Vor 2000 Fans in der Schützenhalle. Oh. Ja, aber der große Auftritt endet bereits nach ein paar Songs mit Randale und 45.000 Mark Sachschaden. Der Leadgitarrist krank, der Sänger geht mitten im Song von der Bühne und der Rest der Band, der bricht dann auch ab. Das war wie ein Auslöser. Und dann ging der Flaschenhagel los. Die ersten Bierflaschen flogen auf die Bühne und die Orgel von John Lord stand mit der Öffnung zum Publikum hin. Dann flogen die ersten Flaschen in die Orgel rein und dann waren die ersten auf der Bühne, holten die Lautsprecher runter, sprang in die Kalotten rein und dann war nur noch ein riesengroßes Chaos. Was für ein Wahnsinn. Tumult in Lüdenscheid. Ja. Und der Lüdenscheider Journalist Klaus Tietje, der war damals als 20-Jähriger dabei und kehrt jetzt 47 Jahre später mit unserer WDR4-Kollegin Janine Breuer-Kolo zurück auf den heiligen Boden der Schützenhalle. Den glasigen Boden der Schützenhalle. Ja, genau. Die ganze Geschichte vom verkorksten Konzert und warum die Purple gesagt haben, nie wieder Lüdenscheid. Das hören Sie um 20 vor 11 hier bei WDR 4 und im Netz auf wdr4.de. Da finden Sie alle Geschichten und Fotos zu unserer Expedition Lieblingshits. Ja, und bei uns treten Deep Purple natürlich weiter auf. Wir sind sie mit Hasch und jetzt an alle langhaarigen WDR 4-Hörer, die Kaffeetasse nicht werfen. Nein, trinken. Bitte nicht. Hush, hush, thought I heard a call of my name. Now hush, hush. in die 80er. Hier ist ein WDR4-Lieblingshit aus den 80ern. Nena und ihre 99 Luftballons bei WDR 4, 6.21 Uhr haben wir. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das wusste vor gut 2400 Jahren schon Sokrates. Und Cicero hat es wohl auch mal gesagt. Ja, also das mit dem Nichtwissen, das hat sich gehalten. Denn also 2400 Jahre später sagt Alltagsphilosoph Forrest Gump das hier. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Stimmt. Was wir allerdings wissen, ist, dass heute der Tag der Philosophie ist. Die UNESCO will damit der Philosophie zu größerer Anerkennung verhelfen. Und da helfen wir doch gerne mit. Denn, wie sagte schon der weise Mann Mahatma Gandhi, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst von dieser Welt. Wow, da spricht doch der Praktiker. Richtig. Und da sind wir ganz bei ihm. Also Philosophie bedeutet ja übersetzt die Liebe zur Weisheit. Und da wir es auch gerne verständlich haben, wollen wir uns heute voller Liebe der Alltagsweisheit zuwenden und somit der Alltagsphilosophie. Ja, und wir möchten auch gerne von Ihnen wissen, welche Sinnsprüche begleiten Sie durchs Leben und wann helfen die Ihnen wie so ein kleiner roter Faden als Orientierung oder vielleicht auch als Ratgeber. Erzählen Sie es uns und vor allem unserem philosophischen Anrufbeantworter, der hört nämlich auf diese Nummer 0800 5678 444, und ja, so ein paar Weisheiten sind auch schon angekommen. Oliver Wirtmann aus Bergisch Gladbach. Mein Lebensmotto habe ich vom guten alten Konrad Adenauer übernommen. Der hat mal gesagt, wenn die anderen denken, man ist am Ende, so muss man das richtig anfangen. Ja, ich bin der Josef, komme aus Recklinghausen. Und mein Sinnspruch ist der, den ich schon von meiner Oma habe. Nichts im Leben ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist. Und ich habe festgestellt, egal was einem im Leben passiert, es ist wahr, irgendetwas Positives kann man immer daraus ziehen. Ja, und wir ziehen sehr viel Positives aus Ihren Sinnsprüchen des Lebens. Rufen Sie wieder 4 an, kostenlos, aber nicht umsonst. Oho. Ja, 0800 5678 444, das ist unsere Nummer. Yeah. Haben Sie schon alle Geschenke für Weihnachten? Unsere Empfehlung? Verschenken Sie Spitzenklassik. Drei wundervolle Samstagabendkonzerte mit dem WDR-Sinfonieorchester und mit Werken von Strawinsky, Sibelius, Lindberg und Beethoven. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Das kleine Klassik-Abo des WDR-Sinfonieorchesters. Ab sofort erhältlich. Mehr Infos unter 0221 56789 333 und unter wdrsinfonieorchester.de. WDR aktuell. Um 6.30 Uhr mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. CDU, CSU, FDP und Grüne wollen heute ihre Sondierungen über eine mögliche Regierungskoalition im Bund abschließen. Die Erwartungen sind, dass bis tief in die kommende Nacht über die strittigen Punkte diskutiert wird. Die sind wohl immer noch zahlreich. Zum Beispiel wird nach wie vor über Migration und Klima verhandelt. Der Landtag entscheidet heute über mehr Geld für die Kitas in Nordrhein-Westfalen. Das Gesetz von CDU und FDP sieht 500 Millionen Euro vor, und zwar für Kita-Träger, die Finanzprobleme haben, und für Gebäudesanierungen. Außerdem bringt die Landesregierung ihre Pläne zum Bürokratieabbau ein, unter anderem mit mehr verkaufsoffenen Sonntagen. Tausende Menschen haben gestern Abend in der österreichischen Hauptstadt Wien mit einer Lichterkette gegen rechts demonstriert. Der Protest richtete sich gegen eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ. Nach der Parlamentswahl vor einem Monat zeichnet sich in Österreich eine Koalition aus der konservativen ÖVP und der FPÖ ab. Für die Fußballweltmeisterschaft nächstes Jahr in Russland stehen jetzt alle Teilnehmer fest. Als letztes Team qualifizierte sich Peru, und zwar durch einen 2:0-Sieg im entscheidenden Playoff-Spiel gegen Neuseeland. Die 8 Vorrundengruppen der 32 Mannschaften werden morgen in 2 Wochen ausgelost. Das war WDR aktuell. Rund 45 Kilometer staut und stockt es in Nordrhein-Westfalen. Sie hören WDR 4 und Bastian hat die Infos. Guten Morgen, bei mir alles ab 3 Kilometern. A40 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Dreieck Bochum-West und Essen-Frillendorf. 5 Kilometer stockender Verkehr dauert gut 10 Minuten länger. Plus 20 Minuten auf der A40 Venlo Richtung Duisburg zwischen Kreuz Mörs und Rheinbrücke Neuenkamp. 4 Kilometer Stau. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Heißen und Essen-Zentrum. 6 Kilometer Stau, halbe Stunde. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf, zwischen Wuppertal-Sonnborn und Hahn-Ost, 3 Kilometer Stau, gut 10 Minuten dauert das. Plus 20 auf der A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf, zwischen Kreuzhilden und Dreieck Düsseldorf-Süd haben wir 4 Kilometer Stau. A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf, zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West, 7 Kilometer stockender Verkehr, dauert gut 20 Minuten. Mehr als 10 Minuten auf der A52 Ruhrmond Richtung Düsseldorf, zwischen Mönchengladbach-Hart und Mönchengladbach-Nord, ein Unfall, 4 Kilometer Stau. Und A57 Nebenwegen Richtung Krefeld, zwischen Kreuz Kamp-Lindfort und Krefeld-Gartenstadt, stockender Verkehr auf 10 Kilometern, dauert gut 20 Minuten länger. Dann jetzt das Wetter bei WDR 4. Ich meine, man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, sage ich mal, am Philosophietag. Aber wie sieht es denn heute mit der Sonnenscheindauer aus? Nicht so gut. Es gibt Stellen, da scheint die Sonne heute nicht mal eine Stunde lang, sagt die Prognose. Am meisten Sonne gibt es heute in der Kölner Bucht, im Sauerland und zur Weser hin. Und Temperaturen? Gestern hatten wir ja so 10, 11 Grad. Heute bis 12 Grad maximal hier im Ruhrgebiet und Rheinland. Dazu nur wenig Regen, aber eben trüb. Wir haben jetzt 5 Grad in Remscheid, 7 sitzt in Dortmund und 9 in Kleve. Ich hätte gerne Sonne, bitte. Ja, da sieht es morgen ganz gut aus. Erst Regen, dann wird es auch mal länger schön und trocken sein. Aber Samstag gibt es 9 Regen, in den Bergen sogar Schnee. Gut, das heißt, wir werden also jede Sonnenminute nutzen. Ja. Donnerstag, kurz nach 6:30, Heike Knispel und Bastian Bender hier. WDR 4, mein Radio für Nordrhein-Westfalen. I got you. 4. Meine Lieblingshits. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. WDR 4 Promi Boulevard. Ja, und unsere Promi-Fachkraft Bastian B. hat heute das goldene Glitzern in den Augen. Ist auch ein bisschen monothematisch, denn heute ist der Tag der Stars, der Sternchen und Riechen. Die Bambi-Verleihung heute Abend in Berlin. Und da bekommt eine Ex-Gazelle des Laufstegs jetzt ein solches Reh. Ja, ein Bambi für Claudia Schiffer oder wie ihr großer Fan und Förderer Karl Lagerfeld immer sagte. Claudia ankam, da waren die so gelähmt, dass es eine gewisse Zeit gebraucht hat, bis die Mädchen wieder richtig arbeiten können, weil die total von Claudia paralysiert und gelähmt wurden. Ja, also diese paralysierende Claudia Schiffer kriegt auch ein goldenes Re-Kids in der Kategorie Fashion, also Mode. Aber die war doch locker seit 10 Jahren auf keinem Laufsteg mehr. Ja, aber egal. Unsere Claudia aus dem schönen Rheinberg am Niederrhein, die war auf über 1000 Covers zu sehen und so heißt es, sie sei in der Modewelt besonders innovativ gewesen. Wow. Weiß man denn noch andere Promis, die heute Abend mit dem kleinen Goldreh nach Hause gehen werden? Ja, ein zartes Rehchen wird in der großen Eisenfaust von Wladimir Klitschko verschwinden. Aha. Er kriegt es in der Kategorie Sport und der chinesische Künstler und Regimekritiker Ai Weiwei bekommt den Bambi in der Kategorie Courage, also Mut. Aber ihm ist es ja auch angemessen. Ich meine, der ist für seine kritische Kunst ja auch in den Knast gegangen. Genau. Ich erinnere mich noch, das war ja die peinlichste Bambi-Entscheidung, als 2007 Tom Cruise den Courage-Bambi bekommen hat, nämlich für die Darstellung des Hitler-Attentäters Graf von Stauffenberg im Kino. Also dafür, dass er diesen mutigen Mann gespielt hat. Und Tom Cruise hat sich nicht nehmen lassen, in seiner selbstbeweihräuchernden Dankesrede dann auch noch wortreich hat er dargestellt, wie richtig doch diese Entscheidung war, ihm den Bambi zu geben. Boah, das war so peinlich und schier endlos, glaube ich. Wo du sagst, das war bis jetzt die längste Dankesrede in der Bambi-Geschichte. 7 Minuten 53 hat Tom Cruise sich selbst und anderen gedankt. Und die kürzeste Dankesrede kam dagegen vom Schauspieler Horst Buchholz. Der hat gesagt: Danke. Super. Und wer heute Abend noch Grund hat, Danke zu sagen, darüber berichten wir natürlich morgen. Wir können es auch alle verfolgen, wird heute Abend ja am 1. übertragen. Wir können natürlich auch unsere WDR4-Hörer fragen, die bei uns eine Reise zur Bambi-Verleihung gewonnen haben. Eine Gewinnerin ist Alexandra Dollmann aus Gronau. Und mit der sprechen wir gleich noch, bevor sie sich auf den Weg Richtung Berlin macht. Hier ist WDR4, jetzt mit Musik von den Sportfreunden Stiller. Applaus, Applaus. Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf.

ist die Stimme von Pink Floyd. WDR 4 holt Roger Waters und die legendären Hits von Pink Floyd zu uns nach Nordrhein-Westfalen. Hi, I'm Roger Waters. I'll see you soon next year. Roger Waters präsentiert seine Rockmeisterwerke live am 11. Juni in Köln. Im Vorverkauf und alle Infos auf wdr4.de. Sometimes it's hard to be a woman. Give him all your love to just one man. Doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. Just a man. Stand by your man. Give him two arms to cling to and something warm to come to when nights are cold and lonely. Tammy Wynette mit einer sehr aufwendigen Föhnfrisur und einem Song aus dem Jahr 1969 bei WDR 4, Stand By Your Man. Ja. Es ist gleich 9:09. Das klingt jetzt kurios, ist aber ernst gemeint. In Köln ist einstimmig beschlossen worden, Fahrrad-Rikschas mit Steuermitteln anzuschaffen und in denen sollen ausschließlich Senioren Platz nehmen dürfen. WDR 4-Reporter Frank Überall, der weiß, was dahinter steckt. Erstmal ist es nur eine Idee. Die Stadtverwaltung soll jetzt ein Konzept vorlegen. Das soll aber ganz schnell gehen. Und dass die Politiker es ernst meinen, haben sie auch schon gezeigt. Für den Kauf der Fahrradrikschas und die ersten Wartungsarbeiten wurden schon 100.000 Euro in den Haushalt für das kommende Jahr eingestellt. Die Rikschas sollen dann sozialen Einrichtungen, aber auch Angehörigen und Ehrenamtlichen zur Verfügung gestellt werden. Und die sollen die Senioren dann durch die Stadt kutschieren. Da stellt sich dann natürlich die Frage, haben sich das die Kölner jetzt selber ausgedacht oder gibt es schon irgendwo Senioren-Rikschas? Abgeguckt haben sich die Kölner Politiker die Idee in Dänemark. Da klappt das schon und es heißt, dass mit den Rikscha-Fahrten die Senioren endlich wieder am Stadtleben teilnehmen können. Auch für die Fahrer soll das gut sein. Beim Radeln können sie mit den älteren Menschen ins Gespräch kommen. Ausprobiert hat man das schon in den städtischen Kölner Altenheimen. Da hat es gut geklappt. Deshalb soll es jetzt als reguläres Angebot in der Stadt eingeführt werden. Köln will Fahrrad-Rikschas für Senioren anschaffen oder wie wir heute am Tag der Philosophie bei WDR4 sagen würden. Kommt Zeit, kommt Rad. WDR4, mein Radio für Nordrhein-Westfalen. You and me, our life is drifting along, watching the world as it's singing its song. High above, someone is calling to me. Life is for living and living is free. To me, are like the sun and the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Ride with the wind, won't you follow me home? Turn around and see the circles we spin, and we're taking our chances on where we begin. Up above, the rain is falling on me. Life is for living and living is free. You to me are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Ride with the wind, won't you follow me home? See the circles we spin, taking our chances on where we begin. Up above, the rain is falling on me. Life is for living and living is free. You to me are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Ride with the wind, won't you follow me home? Meine Lieblingshits. Take courage in world WDR 4 am Tag der Philosophie. Wir freuen uns ja heute auf Ihre Sinnsprüche am Telefon 0800 5678 444. Und ich habe so eine Alltagsweisheit hier auch in meinem Kalender gefunden, habe ich mir selber mal reingeschrieben. Wenn du in deinem Herzen Frieden hast, ist deine Hütte ein Palast. Super, oder? Gleich nach 7 gibt es die Hütte von Madness.